Laut Meldung des südkoreanischen Radiosenders MBC führten die Luftstreitkräfte der USA und Südkoreas am 27. Juni in Alaska von den USA die gemeinsame Militärübung Red Flag durch, gezielt darauf, die TVJK präventiv anzugreifen. Die US-Truppen stationierten ferner auf der US-Luftwaffenbasis Gunsan im Bezirk Nordjolla die Luftboden-Langstreckenraketen für den präzisen Schlag gegen die TVJK im Notfall.